Der Bezirkszugang, der DVRK, wo der Fluss am Noch fließt, bemüht sich unter Nutzung der günstigen Bedingungen um eine groß angelegte Schwimmnetzfischzucht. Im Vorjahr wurden in den Gewässern um die Kraftwerkkaskaden Zhongzhonggang und in mehreren Städten und Kreisen, einschließlich der Stadt Kangge, die Schwimmnetzfischzuchtanstalten errichtet. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen engagieren sich alle Städte und Kreise aktiv für die Schwimmnetzfischzucht. In der 150 Quadratmeter großen Schwimmnetzfischzuchtanstalt im Fluss Amnok, die in der Gegend Taepyeong im Kreis Usi errichtet wurde, werden heute verschiedene Fischarten gezüchtet. Auch die Kreise Chasong und Viwon installierten jeweils an 11 Orten solche Fischzuchtanstalten und erzielen durch die Einführung der wissenschaftlichen Fischzuchtmethode großen Gewinn.